bleibt über, wenn ich gehen muss. Herr, was bleibt über, wenn du mich rufst? Wenn dies die letzte Stunde ist, meine allerletzte Frist, dann sage mir, was soll ich tun? Ist da irgendwo noch Sünde? Trennt mich irgendwas von dir? Öffne mir doch, Herr, die Augen. Rede durch dein Wort zu mir. Ich will meine Schuld bekennen. Nichts soll mich von dir trennen, wenn ich einmal vor dir stehe. Was bleibt über, wenn ich gehen muss? Herr, was bleibt über, wenn du mich rufst? Wenn dies die letzte Stunde ist, meine allerletzte Frist, dann sage mir, was soll ich tun? Dein Wort verklungen, ungehört in mir verharrt. Wie oft hast du mich gerufen, Menschen vor mein Herz gestellt, und ich bin dir ausgewichen. Sinnlos ist die Zeit verstrichen, weil ich nicht auf dich gehört. Herr, was bleibt über, ich gehen muss? Herr, was bleibt über, wenn du mich rufst? Wenn dies die letzte Stunde ist, meine allerletzte Frist, dann sage mir, was soll ich tun? Gibt es irgendeinen Menschen, dem ich etwas schuldig bin, der noch wartet auf ein Zeugnis? Ich will eilen zu ihm hin, denn was hab ich sonst an Lohn, wenn ich steh vor deinem Thron und mein Mund geschwiegen hat? Herr, was bleibt über, wenn ich gehen muss? Bleibt über, wenn du mich rufst. Wenn dies die letzte Stunde ist, meine allerletzte Frist, dann sage mir, was soll ich tun?